Deutschlandfunk Kultur Lesart. Der Schriftsteller Robert Menasse wird nun doch die Karl-Zuckmayer-Medaille bekommen, eine der wichtigsten Auszeichnungen des Landes Rheinland-Pfalz. Die rot-grün-gelbe Landesregierung in Mainz hatte diese Ehrung in den letzten Tagen überprüft wegen der Fälschungsvorwürfe gegen Robert Menasse. Der österreichische Autor wurde kritisiert, weil er Zitate des Europapolitikers Walter Hallstein erfunden hat und weil er die Antrittsrede Walter Hallsteins als erster europäischer Kommissionschef nach Auschwitz verlegt hat. Das hat Robert Menasse getan in seinem mit dem Deutschen Buchpreis geehrten Roman Die Hauptstadt, aber auch genauso in Reden und Essays. Darüber sprechen wir jetzt mit der Literaturkritikerin Sigrid Löffler. Frau Löffler, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin hat ja gestern bekannt gegeben, dass Robert Menasse nun doch geehrt wird mit der Karl-Zuckmayer-Medaille. Ist das aus Ihrer Sicht die richtige Entscheidung? Ja, warum denn nicht? Dieser Preis wird ja verliehen für Verdienste um die deutsche Sprache und um das künstlerische Wort. Und diese Verdienste hat sich Menasse ja allemal erworben, zumindest nicht weniger als Mario Adorf oder Udo Lindenberg, die den Preis vor ihm erhalten haben. Also Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich von der Feuilleton-Aufregung nicht anstecken lassen und das ist auch gut so. Und sie verleiht ja ihm den Preis ausdrücklich für sein engagiertes Streiten für die europäische Idee, das europaweit auf große Resonanz trifft und die politische Debatte um die Zukunft der EU sehr bereichert. So war es ja wörtlich in der Erklärung zu lesen. Und Menasse hat sich brav beknirscht und er hat sich nochmals entschuldigt, das sei ein Fehler gewesen und er habe nicht genug beachtet, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen der künstlerischen Freiheit im Roman und den Spielregeln im politischen Diskurs, wo es nur um Fakten geht und nicht um Fiktion. Und diese Sphären dürfen nicht vermischt werden. Alles das hat er gesagt, er hat Besserung gelobt. Eigentlich steht der Preisverleihung nichts mehr im Wege. Ja, er hatte sich ja auch vorher schon mal entschuldigt, allerdings auch mit einem gewissen Vorbehalt, weil er quasi im gleichen Atemzug gesagt hat, dass er sich übertriebenen Angriffen ausgesetzt sehe, wenn ihm zum Beispiel Fälschung und Betrug vorgeworfen werden. Wie war denn Ihre Einschätzung? Wurde Robert Menasse für das, was er ja ganz offensichtlich gemacht hat, zu hart kritisiert? Ja, ich glaube schon. Die Empörung scheint mir unverhältnismäßig. Warum diese unmäßige Entrüstung über einen ja doch vergleichsweise mäßigen Anlass? Menasse hat geschlampt, ja, er hat unsauber zitiert, das ja, aber er hat nicht absichtlich betrogen und gefälscht wie dieser Lügenreporter beim Spiegel. Und Menasse spricht ja selbst von einer künstlichen Aufregung. Die Frage für mich stellt sich, warum diese Skandalisierung? Und ich habe den Verdacht, dass Menasse abgestraft werden soll, weil die europäische Gründungsidee, die er so vehement vertritt und die er auch Hallstein in den Mund legt, dass die derzeit politisch nicht sehr opportun ist. Derzeit wird immer das Nationale betont und dass die EU als supranationales Einigungsprojekt angelegt ist oder zumindest war, das wollen manche heute nicht mehr so gern hören. Und hinzu kommt natürlich, dass viele Kritiker, die den Robert Menasse wegen seinem Sendungsbewusstsein ohnehin nie leiden konnten, jetzt die Gelegenheit nutzen, ihr Mütchen an ihm zu kühlen, diesem frechen Österreicher, dem es einfach nicht zusteht, dass er sich so wichtig macht. Er hat aber, wie gesagt, in seiner Verteidigung auch gleich gegen seine Kritiker ausgeteilt. Er hat unter anderem seinen Kritikern vorgehalten oder sie gefragt rhetorisch, ob sie denn nicht sehen, dass sie das Geschäft der Nationalisten befördern, wenn sie ihn kritisieren. Was halten Sie von seiner Verteidigung? Ja, da kann man schon den Eindruck gewinnen, dass der vorherrschende Diskurs heute eher auf Spaltung und Schwächung, auf nationale Zersplitterung der EU zielt und nicht auf eine Stärkung des Zusammenhalts. Darauf hat er aufmerksam gemacht und ja, er hat seine Kritiker damit natürlich provoziert, wenn er ihnen unterstellt, das Geschäft der Nationalisten zu betreiben. Prompt gibt es ja auch sofort Stimmen, die jetzt eine neue Debatte über den Begriff der Nation fordern. Sie sehen, glaube ich, daran, dass jeder hier sein politisches Süppchen kocht. Und von Menasses Brüssel-Roman Die Hauptstadt, einem großen satirischen Roman, von diesem Roman ist überhaupt nicht mehr die Rede und ich bezweifle, ob seine Kritiker den Roman überhaupt gelesen haben. Aber ist das Grundproblem in diesem Fall nicht, dass sich Robert Menasse mit seinen literarischen Projekten eben mit diesem Roman für die gleichen Dinge einsetzt, für die er auch als politischer Aktivist kämpft und dass da eben diese Vermischung zustande kommt, auch von verschiedenen Wahrheitsbegriffen? Ja, ich halte das für kein Problem. Es ist eine Tatsache und es ist sein gutes Recht, sowohl als Schriftsteller als auch als politischer Aktivist oder Agitator sich zu äußern. Man muss ja wissen, das Europaprojekt ist Menasses Herzensanliegen seit vielen Jahren. Das ist sein zentrales Thema. Darüber schreibt er, dafür agitiert er. Und solange er zwischen den Regeln des literarischen Diskurses und des politischen Diskurses säuberlich unterscheidet, solange ist dagegen auch gar nichts zu sagen. Das hat er nun für die Zukunft gelobt. Wir werden sehen, ob er sich daran hält. Robert Menasse wird nun doch ausgezeichnet mit der Karl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz. Besten Dank an Sigrid Löffler.